Deutschlandfunk. Kommentar. Politiker nutzen soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter, um ihre Botschaften direkt an die Bürger zu senden, ohne Umweg über Journalisten und Massenmedien. Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry verkündete ihren Verzicht auf eine Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl via Facebook. Sind deshalb die etablierten Medien in Gefahr? Eher nicht, meint Christoph Sterz in seinem Kommentar. Frauke Petry spricht nicht mit Medienvertretern, sondern nimmt stattdessen lieber ein Video auf. Das erspart ihr nervige Nachfragen und gibt ihr die Möglichkeit, sich direkt an ihre Facebook-Freunde und an alle anderen Interessierten zu wenden. Das ist aus journalistischer Sicht nicht der Idealfall. Es ist aber auch nicht schlimm, weil wir Journalisten ja trotzdem unsere Arbeit machen können. Wir können und müssen sie trotzdem zitieren, kritisieren, darauf hinweisen, dass sie ein vorsichtig formuliert schwieriges Verhältnis mit vielen Medien hat, dass die AfD traditionell eher Journalisten aussperrt, als mit ihnen redet. Das heißt, wenn ein Politiker, ein Fußballverein oder wer auch immer bei Facebook, Twitter oder YouTube etwas von sich gibt, ist es unser Job, diese Aussagen einzuordnen. Denn das ist es, was bei allen Videobotschaften, Tweets und Facebook-Posts fehlt: der Kontext. Den können und müssen Journalisten herstellen, müssen weitere Statements und Gegenpositionen einholen, Analysen liefern, abwägen. Der Job der Journalisten ist es also zu beweisen, dass sie gebraucht werden, dass ihre unabhängige Berichterstattung, ihre fundierte Einordnung zwingend erforderlich sind. Sie müssen klarmachen, was anders als bei irgendwelchen Videobotschaften der Wert des Journalismus ist. Kritisch zu hinterfragen, zu verdeutlichen, warum echte Interviews wertvoller sind als Statements ohne Nachfragemöglichkeit. Aber damit ist es natürlich nicht getan, denn auch die Mediennutzer gehören dazu. Sie müssen erkennen können, was ein einseitiges Statement ist und was Journalismus. Medienkompetenz ist hier das Stichwort. Die kann über Videos oder Texte gefördert werden, die klarmachen, wie Journalismus funktioniert, sprich, die für Transparenz sorgen. Aber auch durch ganz normalen, handwerklich sauberen Journalismus ist das möglich, weil die Mediennutzer dann schon automatisch den Unterschied erkennen werden zwischen einfachen Statements und Journalismus. Dafür müssen Journalisten ihre Leser, Hörer und Zuschauer ernst nehmen, ihnen auf Augenhöhe begegnen, ihnen zutrauen, mit Medien umgehen zu können und ihnen dabei auch helfen. Denn das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wer sich Videobotschaften wie die von Frauke Petry anschauen will, der wird das auch tun. Dieses Internet geht nicht mehr weg und die Wege der Kommunikation haben sich unwiederbringlich gewandelt. Journalisten sollten sich deshalb nicht ängstlich in die Gefällt-mir-nicht-Ecke verkrümeln, sondern die neuen Verhältnisse als spannende Herausforderung sehen, als große Chance für Qualitätsjournalismus. Denn nur wer schlampig arbeitet, wer sich angreifbar macht, wer zu wenig erklärt, der muss Angst haben, irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden, als Journalist ersetzt zu werden durch einseitige Videos oder Tweets.